Zeit, da war ein Gott verliebt in eine Taube, weiß und rein. Hat sie gejagt, jedoch die Taube floh in einen Wald ganz tief hinein. Es war der Wald, ein alter, guter Wald, und einen Gast verriet er nie. Da kam der Gott mit Blitz und Donnerschlag und goss den Regen.